Was sollst du messen? Was sollst du messen? Was sollst du messen? Was sollst du messen? Was sollst du messen? Als ich dir vermitteln tu, meine Seele, sie ist krank und keinen Ausweg, den ich fand. Wer bist du? Wer bist du, um über mich zu urteilen? Nur Gott kann mich richten und ich richte mich nicht nach euch. Vom Leben bin ich enttäuscht, denn es zeigt mir nur die schlechten Dinge. Aus meiner Zunge wird eine Messerklinge, die sich in das Fleisch reinschneidet. Ich will, dass jeder leidet, so wie ich im Herzen leide. Und es wird in keinster Weise alles gut, alles gut. Vergiftet ist mein Blut. Seit dem Tag meiner Geburt hör ich dunkle Engel flüstern. Sie flüstern mir zu, mich an allem zu rächen. Und ich gab mir ein Versprechen, alles in den Ton zu hetzen. Es ist schon lange her, dass ich mal glücklich war. Es ist schon lange her, als ich die Wahrheit sah. Es ist eine halbe Ewigkeit, als ich die Augen schloss. Es ist schon lange nicht mehr, dass ich mein Leben genoss. Es ist schon lange her, dass ich mal glücklich war. Es ist schon lange her, als ich die Wahrheit sah. Es ist eine halbe Ewigkeit, als ich die Augen schloss. Es ist schon lange nicht mehr, dass ich mein Leben genoss. Verdammt, ich predige den Hass, weil mein Kopf ansonsten platzt. Zum Diskutieren ist kein Platz, ich explodier beim ersten Satz. Also pass besser auf, welche Scheiße du so machst. Mein Leben ist wie Knast, ohne vorzeitige Entlassung. Aus der Haft raubt es mir langsam die Kraft und meine Chance erscheint verpasst. Doch ich hab mich daran schon fast. Ein Stückchen wie gewöhnt, verdammt, mein Leben ist nicht schön. Ständig außerhalb zu stehen von dem, was man Leben nennt. Und mein Herz, es verbrennt so wie im ersten Moment, in dem man selbst erkennt, man hat sein Leben verpennt. Und ich fühl mich nicht als Mensch, also komm mir nicht mit Trends. Ich fühl mich auf der Erde fremd, so wie als wenn man denkt, man sei unter Aliens. Es ist schon